Am 6. Januar gab es in den Landwirtschaftsbetrieben in der Stadt Pyongyang die erste Freitagsarbeit der Beamten der Ministerien und zentralen Institutionen der DVJK. Sie fuhren mit den Lastwagen, voll beladen mit vielen Ackergeräten und Materialien sowie mit Kompostdüngern vom Gemüseplatz zur Farm für Gemüseanbau Wollo im Stadtbezirk Mangyongdae und zum genossenschaftlichen Gemüsebaubetrieb Yushun im Stadtbezirk Ryokpo, die für die Versorgung der Hauptstädter mit Gemüse zuständig sind, und zur Farm für Tierfutter. In den Landwirtschaftsbetrieben führten sie zusammen mit den Werktätigen der Landwirtschaft die Landarbeiten durch.